Abschnitt 12 aus Das Rote Zimmer von August Strindberg. Übersetzt von Emil Schering. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 12. Kapitel. Seeversicherungsgesellschaft Triton. Levi war ein junger Mann, der zum Kaufmann geboren und erzogen gerade im Begriff stand, mit Hilfe seines reichen Vaters sich zu etablieren. Als der Vater starb und nichts hinterließ, als eine unversorgte Familie. Das war eine große Enttäuschung für den jungen Mann, denn er war jetzt in den Jahren, da er glaubte, selbst mit der Arbeit aufhören zu können und andere für sich arbeiten zu lassen. Er war 25 Jahre alt und hatte ein vorteilhaftes Äußere. Breite Schultern und vollständige Abwesenheit von Hüften machten seinen Rumpf besonders geeignet, einen Gehrock auf die Art zu tragen, wie er es oft bei gewissen ausländischen Diplomaten bewundert hatte. Sein Brustkorb hatte von Natur die eleganteste Wölbung, die einem Vorhemd mit vier Knöpfen volle Elevation geben konnte, wenn der Träger auch am Schmalende eines langen, von Mitgliedern besetzten Direktionstisches auf einen Lehnstuhl niedersank. Ein schön gespaltener Vollbart verlieh seinem jungen Gesicht ein einnehmendes und gleichzeitig vertrauenerweckendes Aussehen. Seine kleinen Füße waren dazu gemacht, um einen Brüsseler Teppich im Direktionszimmer zu betreten, und seine wohlgepflegten Hände eigneten sich besonders gut für eine leichte Arbeit sowie dazu, seinen Namen zu unterzeichnen, am liebsten auf gedrucktem Formular. In der Zeit, die jetzt die Gute heißt, obgleich sie in Wirklichkeit für viele sehr schlimm war, hatte man eben die größte Entdeckung des großen Jahrhunderts gemacht. Dass man billiger und angenehmer von fremdem Geld lebt als von eigener Arbeit. Viele, viele hatten sich ihrer bereits bedient, und da sie durch kein Patentgesetz geschützt war, so kann sich niemand wundern, dass Levi sich beeilte, sich ihrer zu bedienen. Zumal er selbst kein Geld besaß und keine Lust hatte, für eine Familie zu arbeiten, die nicht seine war. Er zog also eines Tages seine besten Kleider an und begab sich zum Oheim Smith. »So«, »du hast eine Idee?« »Lass hören, Ideen haben ist gut.« »Ich dachte, eine Aktiengesellschaft zu gründen.« »Schön. Dann wird Aaron Kämmerer, Simon Sekretär, Isaac Kassierer und die anderen jungen Buchhalter. Das ist eine gute Idee. Weiter, was soll es für eine Gesellschaft sein?« »Eine Seeversicherungsgesellschaft«, dachte ich. »So. Das ist schön, alle Menschen müssen ihre Sachen versichern, wenn sie auf See gehen. Aber deine Idee?« »Das ist meine Idee.« »Das ist keine Idee. Wir haben ja die große Gesellschaft Neptun. Das ist eine gute Gesellschaft. Deine müsste besser sein, wenn du die Konkurrenz aufnehmen willst. Was ist das Neue an deiner Gesellschaft?« »Oh, ich verstehe. Ich setze die Prämien herab, dann bekomme ich alle Kunden des Neptun.« »Na, das ist eine Idee. Also der Prospekt, den ich natürlich drucken lasse, enthält als Ouvertüre, da es längst ein fühlbares Bedürfnis geworden ist, die Seeversicherungsprämien herabzusetzen und der Mangel an Konkurrenz die Schuld war, dass es nicht dazu gekommen ist, geben sich Unterzeichnete hiermit die Ehre zur Aktienzeichnung für die Gesellschaft. Na? Triton. Triton? Was ist das für ein Mann? Das ist ein Seegott. Also gut, Triton. Das wird ein gutes Plakat. Das kannst du bei Ranch in Berlin machen lassen. Dann bringen wir die Abbildung in meinem Kalender Unser Land. Also, Unterzeichnete? Ja, zuerst natürlich mein Name. Aber es müssen große, schöne Namen sein. Gib mir den Staatskalender. Smith blätterte eine gute Weile. Eine Seeversicherungsgesellschaft muss einen großen Seeoffizier haben. Lass mich sehen. Admiral heißt er. Ach, die haben ja kein Geld. Ei, ei, verstehst du dich so wenig auf Geschäfte, mein Junge? Sie zeichnen, brauchen aber nicht einzuzahlen. Ihre Zinsen bekommen sie dafür, dass sie die Sitzungen besuchen und die Diners des Direktors mitmachen. Na, hier sind zwei Admirale. Der eine hat das Kommandeurband des Polarsterns, aber der andere hat den russischen Anna-Orden. Was soll man da tun? So, ja. Wir nehmen den Russen, denn Russland ist ein gutes Seeversicherungsland. So. Aber lassen die sich denn so einfach nehmen? Ach still. Wir müssen jetzt einen Minister AD haben. Ja. So. Der heißt Exzellenz? Ja, gut. Und dann einen Grafen. Das ist schwieriger. Die Grafen haben so viel Geld. Wir müssen einen Professor nehmen. Die haben nicht viel Geld. Gibt's einen Professor in Segeln? Das wäre gut fürs Geschäft. Ist nicht ein Seglerhaus beim Theater des Südens? Ja? Na also, jetzt ist die Sache klar. Oh, ich habe das Wichtigste vergessen. Ein Jurist. Ein Hofgerichtsrat. Na? Da haben wir ihn. Aber wir haben noch kein Geld. Geld, was soll man mit Geld, wenn man eine Gesellschaft gründet? Soll nicht der, der seine Waren versichert, selber bezahlen? Was? Oder sollen wir für ihn bezahlen? Nein, also er soll es mit seinen Prämien. Aber das Grundkapital. Ach, man schreibt Grundkapitalobligationen. Ja, aber man muss doch auch etwas bar einzahlen. Man bezahlt bar mit den Obligationen. Ist das nicht bezahlen? Was? Wenn ich dir eine Obligation auf eine Summe gebe, so bekommst du darauf in jeder einzigen Bank Geld. Ist also eine Obligation nicht Geld? Na also. Und in welchem Gesetz steht, dass bar Scheine bedeutet? Dann sind Privatbankscheine auch nicht bar. Was? Wie groß muss das Grundkapital sein? Sehr klein, man muss nicht große Kapitalien festlegen. 1 Million. Davon werden 300.000 bar eingezahlt und der Rest in Obligationen. Aber die 300.000 Kronen müssen doch Scheine sein. Oh, du mein Herr und Schöpfer, Scheine sind nicht Geld. Hat man Scheine, ist's gut, hat man keine, auch gut. Darum muss man die kleinen Leute interessieren, die nur Scheine haben. Aber die Großen, womit bezahlen die? Mit Aktien, Obligationen, Reversen natürlich. Na, das kommt nachher. Lass sie nur zeichnen, das Übrige werden wir schon besorgen. Aber nur 300.000, so viel kostet ja ein einziger großer Dampfer. Wenn man nun 1.000 Dampfer versichert. 1.000? Ach, Neptun hatte voriges Jahr 48.000 Versicherungen und stand sich gut dabei. Umso schlimmer. Wenn's aber schief geht, dann liquidiert man. Liquidiert? Man macht Konkurs, so heißt es. Und was tut's, wenn die Gesellschaft Konkurs macht? Nicht du machst Konkurs. Nicht ich, nicht er. Sonst aber pflegt man neue Aktien zeichnen zu lassen. Oder man kann auch Obligationen ausfertigen, die dann in schweren Zeiten zu gutem Preis vom Staat eingelöst werden können. Es ist also kein Risiko dabei? Nein. Übrigens, was hast du zu riskieren? Hast du einen Pfennig? Nein, also, was habe ich zu riskieren? 500 Kronen. Ich nehme nicht mehr als 5 Aktien, siehst du? Und 500 ist für mich nicht zu viel. Er nahm eine Prise Schnupftabak und damit war die Sache erledigt. Diese Gesellschaft kam zustande. Man mag es nun glauben oder nicht, und sie teilte in den ersten 10 Jahren ihrer bisherigen Tätigkeit 6, 10, 10, 11, 20, 11, 5, 10, 36 und 20% aus. Man schlug sich um die Aktien, und um das Geschäft zu erweitern, wurde eine neue Zeichnung ausgegeben. Gleich darauf aber war Generalversammlung. Über die hatte Falk fürs Rotkäppchen zu berichten, dessen außerordentlicher Berichterstatter er war. Als er an dem sonnigen Juninachmittag in den kleinen Börsensaal kam, wimmelte es dort bereits von Menschen. Es war eine glänzende Versammlung. Staatsmänner, Genies, Gelehrte, Militärs und Zivilbeamte höchsten Grades, Uniformen, Doktorfracks, Ordenssterne und Bänder. Alle, die hier versammelt waren, hatten ein einziges großes, allgemeines Interesse. Förderung der menschenliebenden Institution, die Seeversicherung genannt wird. Und es war eine große Liebe nötig, um sein Geld für den notleidenden Nächsten, der vom Unglück betroffen war, zu riskieren. Hier aber war Liebe. So viel Liebe hatte Falk noch nie auf einmal beisammen gesehen. Er war beinahe erstaunt darüber, trotzdem er noch nicht aller Illusionen beraubt war. Noch mehr erstaunte er aber, als er den kleinen Lump von Struve, den früheren Sozialdemokraten, sah, der wie ein Ungeziefer im Gewimmel herumkroch und von hochgestellten Personen durch Händedruck, durch einen Klaps auf die Schulter, durch Nicken begrüßt und auch angesprochen wurde. Besonders fiel ihm auf, wie er von einem älteren Herrn mit Ordensband begrüßt wurde und wie Struve bei diesem Gruß doch errötete und sich hinter einem bestickten Rücken versteckte. Dabei kam er jedoch in die Nähe von Falk, der ihn sofort anhielt und fragte, wer das gewesen sei. Struves Verlegenheit wurde noch größer, und seine ganze Frechheit zusammennehmend antwortete er: »Das müsstest du wissen, das war der Präsident des Kollegiums für Ausbezahlung der Beamtengehälter.« Als er das gesagt hatte, gab er vor, auf der anderen Seite des Saals zu tun zu haben. Das geschah aber so hastig, dass Falk argwöhnte. Sollte er sich durch meine Gesellschaft geniert fühlen, ein ehrloser Mensch in der Gesellschaft eines ehrlichen Mannes? Die glänzende Versammlung begann, ihre Plätze einzunehmen. Doch stand der Stuhl des Vorsitzenden noch leer. Falk sah sich nach dem Tisch der Berichterstatter um, und als er Struve und den Referenten des Konservativen an einem Tisch rechts vom Sekretär sitzen sah, fasste er sich ein Herz und ging durch die glänzende Versammlung. Als er aber gerade den Tisch erreicht hatte, wurde er vom Sekretär zurückgehalten, der ihn fragte: »Für welche Zeitung?« Eine augenblickliche Stille entstand im Saal, und mit bebender Stimme antwortete Falk: »Rotkäppchen.« Im Sekretär hatte er den Aktuar des Kollegiums für Ausbezahlung der Beamtengehälter erkannt. Ein ersticktes Gemurmel durchlief die Versammlung. Darauf sagte der Sekretär mit lauter Stimme: »Ihr Platz ist dort hinten.« Er zeigte nach der Tür, wo wirklich ein kleiner Tisch stand. In einem einzigen Augenblick hatte Falk begriffen, was konservativ bedeutet und was literat bedeutet, wenn man nicht konservativ ist. Mit siedendem Herzen wanderte er zurück durch die hohnlachende Menge. Als er sie aber mit brennenden Blicken musterte, als wolle er sie herausfordern, begegnete sein Auge einem anderen, ganz hinten an der Wand, und dieses Auge, das so sehr einem paar Augenblick, die jetzt erloschen waren, ihn aber einst mit Liebe angesehen hatten, war grün vor Bosheit und bohrte sich wie eine Nadel durch ihn hindurch. Er hätte vor Kummer weinen mögen, dass ein Bruder so einen Bruder ansehen kann. Er nahm seinen bescheidenen Platz neben der Tür ein und ging nicht seiner Wege, weil er nicht fliehen wollte. Bald wurde er aus seiner scheinbaren Ruhe von einem Herrn geweckt, der eingetreten war und ihn beim Mantelablegen in den Rücken stieß, worauf ein paar Gummischuhe unter seinen Stuhl gestellt wurden. Der Eintretende wurde von der Versammlung begrüßt, indem sie sich wie ein Mann erhob. Es war der Präsident der Seeversicherungsaktiengesellschaft Triton. Aber er war noch mehr. Er war Landmarschall AD, Freiherr, einer von den 18 der Schwedischen Akademie, Exzellenz und Ritter hoher Orden und so weiter und so weiter. Der Hammer fiel und der Präsident flüsterte unter lautlosem Schweigen folgende Begrüßungsrede, die er eben erst vor einer Steinkohlenaktiengesellschaft im Saal der Kunstgewerbeschule gehalten hatte. Meine Herren, unter allen patriotischen und der Menschheit Segen bringenden Unternehmungen dürften wenige, wenn überhaupt eine, von der gleich edlen und menschenfreundlichen Art sein wie eine Versicherungsinstitution. Bravo, bravo, schallte es durch die Versammlung, ohne auf den Landmarschall Eindruck zu machen. Was ist das Menschenleben anders als ein Kampf? Ein Kampf auf Leben und Tod, könnte man sagen, gegen die Naturkräfte. Und wenigen von uns dürfte es erspart bleiben, früher oder später mit ihnen in Kampf zu geraten. Bravo! Lange ist der Mensch, besonders im Naturstadium, ein Raub der Elemente gewesen. Ein Spielball, ein Handschuh, der gleich einem Rohr vom Wind hierhin und dorthin geworfen wurde. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, wirklich nicht mehr. Der Mensch hat sich zu einer Revolution entschlossen, einer unblutigen Revolution. Nicht zu einer, wie eher vergessene Vaterlandsverräter einige Male gegen ihre gesetzlichen Herrscher unternommen haben. Nein, meine Herren, eine Revolution gegen die Natur. Er hat den Naturkräften den Krieg erklärt und gesagt: Bis hierher darfst du gehen, aber nicht weiter. Bravo, bravo, Hände klatschen. Der Kaufmann sendet sein Schiff, seinen Dampfer, seine Brig, seinen Schoner, seine Barke, seine Yacht, was weiß ich, aus. Der Sturm schlägt das Fahrzeug entzwei. Der Kaufmann sagt, schlag nur, und der Kaufmann hat nichts verloren. Das ist der große Gesichtspunkt der Versicherungsidee. Denken Sie doch, meine Herren, der Kaufmann hat dem Sturm Krieg erklärt und der Kaufmann hat gesiegt. Ein Sturm von Bravo-Rufen rief ein Siegeslächeln auf den Lippen des großen Mannes hervor und er sah aus, als sei dieser Sturm ihm sehr angenehm. Aber, meine Herren, wir dürfen die Versicherungsinstitution kein Geschäft nennen. Es ist kein Geschäft, wir sind keine Geschäftsleute, um alles in der Welt nicht. Wir haben Geld zusammengeschossen und sind bereit, es aufs Spiel zu setzen, nicht wahr, meine Herren? Ja, ja! Wir haben Geld zusammengeschossen, sage ich, um es für den vom Unglück Betroffenen bereitzuhalten. Denn das Prozent, eins glaube ich ist es, das ergibt, kann kein Zuschuss genannt werden. Darum hat es auch sehr richtig den Namen Prämie bekommen. Nicht, als wollten wir irgendwelche Belohnung, Prämie bedeutet Belohnung, für unsere kleinen Dienste einstecken, die wir nur, das muss ich für meinen Teil erklären, aus Interesse, aus reinem Interesse für die Sache leisten. Und ich wiederhole, ich glaube nicht, nicht, dass jemand Bedenken tragen würde, das kann nicht in Frage kommen. Ich glaube nicht, dass einer der Herren Schmerz darüber empfinden würde, dass sein Zuschuss, wie ich jetzt die Aktie nennen möchte, im Interesse der Sache verwandt wird. Nein, nein! Ich bitte den geschäftsführenden Direktor, den Jahresbericht zu verlesen. Der Direktor stand auf. Er sah bleich aus, als habe er einen Sturm durchgemacht. Seine großen Manschetten mit dem Onyxknöpfen vermochten ein gelindes Zittern seiner Hand kaum zu verbergen. Sein listiges Auge suchte von Smiths bärtigen Antlitz Trost und Geisteskraft zu holen. Er schlug den Rock auf und ließ seine große Hemdbrust schwellen, als wolle er einen Schauer von Pfeilen auffangen. Und dann las er. Wunderbar und unvorhergesehen sind wahrhaftig die Fügungen der Vorsehung. Beim Wort Vorsehung erblasste ein gut Teil der Versammlung. Aber der Landmarschall erhob seine Augen gegen die Decke, als sei er bereit auf den schlimmsten Schlag. Einen Verlust von 200 Kronen. Das soeben vollendete Versicherungsjahr wird lange in den Annalen als ein Kreuz auf dem Grab der Unglücksfälle stehen, die die Voraussicht des Weisesten vollständig zum Spott und die Berechnungen des Vorsichtigsten zu Schande gemacht haben. Der Landmarschall hielt sich die Hände vor die Augen, als bete er. Struve aber glaubte, es sei die weiße Brandmauer und stürzte hin, um die Gardine herabzulassen. Doch kam ihm der Sekretär zuvor. Der Vorleser trank ein Glas Wasser. Das rief einen Ausbruch von Ungeduld hervor. »Zur Sache! Zahlen!« Der Landmarschall nahm die Hand fort und war bestürzt, es dunkler als vorher zu finden. Eine augenblickliche Verlegenheit, und der Sturm war im Anzuge. Man vergaß allen Respekt. »Zur Sache! Fortfahren!« Der Direktor musste eine Menge Redensarten überspringen und direkt auf die Sache losgehen. »Gut, meine Herren, ich will mich kurz fassen. Weiter, weiter, Potztausend!« Der Hammer fiel. »Meine Herren, es lag so viel Ritterhaus in diesem einzigen, meine Herren, dass man sich sofort an die Achtung erinnerte, die man sich selber schuldig war. Die Gesellschaft ist das Jahr über für rund 169 Millionen verantwortlich gewesen. Hört, hört!« und hat an Prämien 1,5 Millionen eingenommen. »Bravo!« Falk machte hier in der Eile einen kleinen Überschlag und fand, wenn der ganze Prämieneingang 1,5 Millionen und der ganze Grundfonds 1 Million ebenfalls abgezogen würden, blieben etwa 166 Millionen, für die die Gesellschaft frech die Verantwortung trug. Jetzt begriff er den Sinn des Wortes von den Fügungen der Vorsehung. An Schadenersatz hat die Gesellschaft leider 1.728.670 Kronen und 8 Öre auszahlen müssen. Schändlich! Wie Sie sehen, meine Herren, hat die Vorsehung... Lassen Sie die Vorsehung! Zahlen! Zahlen! Dividende! Mit Schmerz und Gram kann ich in meiner beklagenswerten Eigenschaft als geschäftsführender Direktor unter den herrschenden ungünstigen Verhältnissen nur eine Dividende von 5% des eingezahlten Kapitals vorschlagen. Jetzt brach ein Sturm los, den kein Kaufmann in der Welt besiegen konnte. Schändlich, unverschämt, Schwindler, 5%, pfui Teufel, da verschenkt man ja sein Geld. Doch man hörte auch menschenfreundliche Äußerungen wie: die armen kleinen Kapitalisten, die nur von ihrem Geld leben. Wie wird's mit denen gehen? Gott erbarme sich, welch ein Unglück. Der Staat muss hier helfen, und zwar gleich. Oh, oh. Als es möglich war, fortzufahren, verlas der Direktor die Elogen, die der Aufsichtsrat dem geschäftsführenden Direktor und allen Beamten machte, die ohne sich zu schonen und mit unermüdlichem Eifer die undankbare Arbeit geleistet. Das wurde mit offenem, ehrlichen Hohn aufgenommen. Darauf wurde der Bericht der Revision verlesen. Die hatten, nachdem die Vorsehung wieder einen Verweis gekriegt, die Geschäftsführung in jeder Beziehung in guter, um nicht zu sagen vortrefflicher Ordnung gefunden, und bei der Inventaraufnahme hatten sich alle Garantiefondsobligationen als richtig erwiesen. Darum ersuchten sie, der Direktion volle Décharge zu erteilen, indem sie deren ehrliche und mühsame Arbeit lebhaft anerkannten. Décharge wurde natürlich erteilt, darauf erklärte der geschäftsführende Direktor, er könne die ihm zukommenden Tantieme, 100 Kronen, nicht annehmen, sondern überweise sie dem Reservefonds. Diese Erklärung wurde mit Applaus und Gelächter aufgenommen. Nach einem kurzen Abendgebet, das heißt nach einer demütigen Bitte, die Vorsehung möge nächstes Jahr 20% geben, wurde die Sitzung vom Landmarschall geschlossen. Ende von Abschnitt 12.